Die Bärde ist schlecht, der Osten ist noch schlechter. Hier gibt es die Freiheit, drüben nur die Wächter. Krieg der Systeme, eines ist nur wahr. Da die Sowjetunion, hier das freie Amerika. America, America, America, America.